B5 aktuell präsentiert. Das Computermagazin, jeden Sonntag um 16.35 Uhr und um 20.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Es begrüßt Sie Wolfgang Kasenbacher mit folgenden Themen. Intel am Pranger, zu den Ermittlungen der EU wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens. Bad Business, eine Website für Chinesen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Windows XP, auch weiterhin gut unterstützt. Und Mitten am Rand, ein Weblog für Obdachlose, ehemalige Häftlinge oder Drogenabhängige. Lange hatte die EU-Kommission ermittelt gegen den Chiphersteller Intel. Intel ist der mit Abstand größte Entwickler und Hersteller von Mikroprozessoren, dem Herz eines jeden Computers oder Smartphones. Der Vorwurf der EU-Wettbewerbskommissarin gegen Intel: wettbewerbswidriges Verhalten, unzulässige Behinderung von Konkurrenten mit dem Ziel, sich selbst eine monopolartige Stellung im Markt zu verschaffen. Wir kennen das vom Verfahren EU gegen Microsoft. Und es ist die gleiche EU-Kommissarin, die damals das Verfahren gegen Microsoft betrieben hat, die jetzt in Sachen Intel ermittelt. Vorige Woche hat die EU-Kommission gegen Intel eine für uns Normalbürger schier unvorstellbar hohe Strafzahlung verhängt. Achim Killer erklärt die Hintergründe. So hört er sich an, wenn ein Bußgeld in zehnstelliger Höhe verhängt wird. EU-Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes in Brüssel. Die Kommission hat Intel mit einem Bußgeld in Höhe von 1,60 Milliarden Euro belegt. Sie ist der Auffassung, dass Intel sich nicht fair im Wettbewerb verhalten, Innovation verhindert und das Wohl der Konsumenten beeinträchtigt hat. Vor allem die Rabatte, die Intel-Computerbauern eingeräumt habe, seien darauf angelegt gewesen, den Konkurrenten AMD aus dem Markt zu drängen, ist die Kommission überzeugt. Sie folgt damit, stellenweise wörtlich, dessen Anschuldigungen. Die besagen, Intel habe Rabatte gewährt, wenn der jeweilige Hersteller alle oder fast alle von ihm verbauten Prozessoren von dem Konzern bezogen hat. Hätte hingegen dieser Hersteller auch noch bei AMD eingekauft, hätte er diese Rabatte verloren. Also einen mittelhohen Preisnachlass auf eine hohe Stückzahl. Gegen dieses Geschäftsgebaren sei AMD hilflos. Denn das Unternehmen könne zwar seinerseits Rabatte gewähren, auch hohe, allein es würde nichts nützen, denn ein niedriger Rabatt auf eine hohe Stückzahl kann in der Summe mehr ergeben als ein noch so hoher Rabatt auf eine kleine Menge. Just to give you one example. In one case, a computer manufacturer. Um nur ein Beispiel zu nennen. In einem Fall hat AMD einem Computerhersteller angeboten, Prozessoren kostenlos zu liefern. Der Hersteller nahm nur einen Teil der angebotenen Menge ab. Denn hätte er das gesamte Angebot akzeptiert, hätte er seinen Vertrag mit Intel gebrochen und dadurch Rabatte auf eine sehr viel größere Menge von Intel-Chips verloren. Intel-Chef Paul Otellini bestreitet das seinem Konzern vorgeworfene Geschäftsgebaren. Wir gewähren Rabatte. Die hängen von der Liefermenge ab, beinahe immer. Exklusivität gehört nicht zu den Bedingungen. Und niemand wird verpflichtet, eine bestimmte Menge nicht von unseren Konkurrenten zu kaufen. Außer unfairen Rabatten wirft die Kommission Intel direkte Zahlungen an den Mediamarkt vor, damit er keine PCs mit AMD-Chips anbietet. Hersteller sollen Geld bekommen haben, wenn sie AMD-basierte Rechner nur über bestimmte Vertriebskanäle angeboten haben oder damit sie die Einführung von solchen Rechnern verschoben haben. Akribisch listet die Kommission die einzelnen Intel zur Last gelegten Verstöße auf. Zu den quasi bestochenen Herstellern sollen Acer, Dell, Hewlett-Packard und Lenovo gehören, also die wichtigsten, die auf diesem Markt mitmischen. Bei Razzien seien den Entwicklern belastende E-Mails in die Hände gefallen. Mit 4,25% seines Jahresumsatzes soll Intel jetzt dafür büßen. Das eigentlich sogar milde. Auf bis zu 10% hätte die Kommission gehen können. Paul Otellini ist trotzdem nicht gerade erfreut darüber. Ich glaube, das Bußgeld ist willkürlich festgelegt. Die Summe scheint mir aus der Luft gegriffen. Die Entscheidung beruht auf Anschuldigungen, die schlicht falsch sind. Wir tun so etwas nicht. Wir glauben, Beweise wurden weder überprüft noch einbezogen. Deshalb werden wir Einspruch einlegen und wir glauben, dadurch entlastet zu werden. Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens steht allerdings fest, dass es auf dem Prozessormarkt allenfalls noch in Nischenwettbewerb gibt. Vielleicht hat Intel ja tatsächlich mit ein paar schmutzigen Tricks nachgeholfen. Wettbewerbswidriger jedoch dürfte der Wettbewerb selbst gewirkt haben. Nichts ist bekanntermaßen so erfolgreich wie der Erfolg. Intel hat mit Billigchips viel Geld verdient, jenes in die Entwicklung gesteckt und allmählich Anbieter verdrängt, deren Spitzenprozessoren sich nur in kleinen Stückzahlen verkaufen ließen. Deshalb ist der Wettbewerb inzwischen extrem eingeschränkt. Intel kann die Preise festsetzen und macht Gewinne wie kaum ein anderer Konzern. Vielleicht muss Intel jetzt ein bisschen was davon abgeben. Ändern wird es nichts. Achim Killer über das Verfahren der EU-Kommission gegen Intel wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens. Nicht nur die USA und Europa, auch China leidet unter der Weltwirtschaftskrise. Und es sind eben nicht nur anonyme Statistiken, die das zeigen. Die Krise zeigt sich in menschlichen Gesichtern. Ein Filmemacher in Shanghai hat eine Website eingerichtet unter dem Namen Bad Business. Sie soll all denen ein Forum bieten, die in der Wirtschaftskrise ihren Job verloren haben und teilweise schon in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken. Astrid Freieisen hat den Filmemacher in Shanghai getroffen. Bu Jingqi, Bad Business, schlechtes Geschäft. Schon der Name der Website von Filmemacher Cheng Liang ist der pure Frust. Irgendwann hatte der Shanghaier genug davon, dass immer mehr seiner Freunde per SMS nach Arbeit suchten. Ich war auch selbst betroffen. Das Budget meines Films wurde gekürzt. Am Ende wurde der ganze Film gestrichen. Ich habe auch Werbung gedreht. Es gab zwar noch Kunden, aber die haben immer weniger gezahlt. Nur ein Zehntel von dem, was in der ersten Jahreshälfte 2008 noch ging. Ich fand, dass diese Krise ein heißes Thema werden würde. Ich hatte die Idee, den Leuten ein Forum zu geben, wo sie sich ausdrücken können. Ein schwarz-gelbes Gesicht mit hängenden Mundwinkeln ist das Logo der Website. Es geht dort um Jobsuche, Autokauf, Immobilien, aber auch um Buy in China. Dass chinesische Produkte nicht nur billig sind, sondern auch an die Kindheit erinnern. Cheng Liang fühlt, Nostalgie hilft, wenn es ganz schwer wird. Unvergesslich ist für mich die Geschichte eines Paares aus einer Großstadt. Sie war nicht berufstätig, er ging jeden Morgen zur Arbeit aus dem Haus. Eines Tages hat sie von seiner Mutter erfahren, dass er schon seit 2 Monaten ohne Job war. Er wollte das vor ihr verstecken. Sie hat auf unserer Website gefragt, was sie machen soll. Diese Geschichte ist ziemlich typisch. Es zeigt einiges über junge Chinesen. Sie können ihre Gefühle schwer zeigen. Die Generation der 80er Jahre ist behütet aufgewachsen. Einen solchen Schlag können sie kaum akzeptieren. Aber diese Generation ist trotz allem optimistisch. So leicht lassen die sich nicht unterkriegen. Cheng Liang sagt, ich selbst gehöre nicht dazu. Er ist 30, das sei die unglückliche Generation. Die, die hart gearbeitet, viel gespart, auf Aktien gesetzt und alles verloren hat. Wir kümmern uns um Leute, die nur noch 200 Euro in der Tasche haben und nicht wissen, wie es weitergehen soll, sagt Cheng Liang. Als wir schon hart getroffen waren, haben unsere Medien uns noch immer erzählt, wie großartig unser Leben doch sei, dass wir guten Wein trinken und gute Autos fahren müssen, dass die Welt am Abstürzen sei, mit China als der einzigen Ausnahme. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute sich keine Sorgen machen, aber wem es schlecht geht, der ist tief frustriert. Seit Dezember hat die Bad Business Website ihren eigenen Index. Die Benutzer bewerten ihre Arbeitssituation, das Leben, die Stimmung. 1 steht für gut, 9 für schlecht. Anfangs lag das Barometer bei 5,9, im April bei 7,1. Tendenz: von Aufschwung keine Spur. Wir haben unseren Nutzern versprochen, dass wir die Website schließen, wenn der Aktienkurs die 6000er Marke knackt. Wir Chinesen bewerten alles nach dem Aktienkurs. Wir glauben, dass alles gut ist, wenn es der Börse gut geht. Dann machen wir die Website zu, denn Chinesen sind auch sehr abergläubisch. Wenn alles gut läuft, wollen sie nicht etwas, das Bad Business heißt. Das bringt nur Unglück. Bis zu der 6000er Marke ist es weit. Der Shanghaier Leitindex dümpelt bei 2500 Punkten. Die Bad Business Website hat also vorerst noch Zukunft. Die Website Bad Business aus Shanghai berichtete Astrid Freieisen. Immer wieder kommt Microsoft in die Schlagzeilen, droht, Microsoft werde die Unterstützung für Windows XP einstellen, also für die äußerst beliebte Vorgängerversion von Windows Vista. Manche Anwender sagen dann, Betrifft mich nicht. Ich habe sowieso noch nie die Hotline von Microsoft angerufen, was allerdings das Problem nicht ganz trifft. Andere Anwender wiederum reagieren geradezu panisch, meinen, sie müssten aufgrund einer solchen Ankündigung sofort auf das ungeliebte Windows Vista umstellen. Und weil ihr Rechner zu klein, zu alt, zu schwach ist für Windows Vista, müssten sie dann auch gleich noch einen neuen Rechner kaufen. Das stimmt so schon mal gar nicht. Peter Welchering klärt auf, wofür man die technische Unterstützung, den sogenannten Support von Microsoft braucht und was sich für Windows XP wann ändern wird und was nicht. Nicht wenige Anwender stehen ja mit dem Betriebssystem Windows Vista auf dem Kriegsfuß. Solche Anwender legen deshalb in der Regel großen Wert darauf, dass ihr Computer mit dem Betriebssystem Windows XP ausgestattet ist. Diese Computeranwender können jetzt aufatmen, denn Microsoft hat das Ende von Windows XP um ein Jahr aufgeschoben. Das heißt, dass auch weiterhin verbesserte Betriebssystemroutinen und Betriebssystemprogramme, bei denen Fehler ausgemerzt wurden, zu den sogenannten Patch Days von Microsoft zur Verfügung gestellt werden. XP wird also weiterhin gewartet. Davon profitiert auch, wer noch nie die Hotline von Microsoft angerufen oder per E-Mail in Anspruch genommen hat. Denn bei diesen Wartungsarbeiten werden die unvermeidlichen Programmierfehler im Betriebssystem nach und nach beseitigt und Schwachstellen ausgemerzt. Darunter auch solche, die Hacker gern als Grundlage für ihre Angriffsprogramme benutzt haben. Diese Wartungsarbeiten werden zunächst einmal bis April 2010 fortgesetzt, hat Microsoft versprochen. Der Betriebssystemexperte Ingo Gassmann von Hewlett-Packard glaubt allerdings, dass die Wartung für Windows XP auch im April nächsten Jahres noch einmal verlängert werden wird. Ich denke, dass April noch ein sehr konservatives Datum sein wird. Wenn Windows 7 kommt, wird es erst eine gewisse Evaluierungszeit brauchen, für die Großunternehmen hier entsprechend den Faden aufzugreifen und dann die Migration einzuleiten und umzusetzen. Bei der Migration, also dem Umstellen von einem Betriebssystem auf eine neue Version, hatten Großunternehmen es schon immer ein bisschen besser und einfacher als Anwender mit einer Einzellizenz oder Freiberufler und Gewerbetreibende mit einem kleinen Netzwerk von 2 bis 5 Computern. Große Unternehmen konnten nämlich auch viele Monate, nachdem Microsoft eine neue Betriebssystemversion auf den Markt gebracht hatte, noch mit Unterstützung für das alte Betriebssystem rechnen. Ingo Gassmann. Im Großkundengeschäft ist das gang und gäbe, dass Microsoft für Großkunden die Wartungsfrist immer dann verlängert hat, wenn ein neues Betriebssystem ansteht und dann auch eine gewisse Zeit dem Großkunden zur Verfügung stellt, hier die Migration einzuleiten und auch zu exekutieren. Was Microsoft bisher nur seinen Großkunden angeboten hat, bietet der Software-Riese jetzt auch den sogenannten Kleinkunden an. Sie können zunächst bis April 2010 ein Windows XP-Betriebssystem mit einem neuen Computer kaufen. Und Sie müssen nicht einfach zwangsweise auf Windows Vista umsteigen, nur weil der alte Computer mit XP als Betriebssystem kaputt gegangen ist. XP-Downgrading nennt Microsoft dieses Angebot. Und es besagt eben, dass jetzt auch die sogenannten Kleinkunden beim PC-Kauf ihren neuen Computer mit einem bereits vorinstallierten XP bekommen können, statt mit Windows Vista als Betriebssystem. Der eingefleischte XP-Anwender muss also nicht mehr selber nach dem PC-Kauf Vista von der Festplatte löschen, Windows XP aufspielen, die aktuellen Service Packs nachinstallieren und zusätzlich noch einzelne Patches nachträglich einfügen. Nein, er kauft einfach einen PC mit Vista und macht von der sogenannten Downgrade-Möglichkeit auf XP Gebrauch. Dann erhält er eine aktuelle Windows XP-Version mit aktuellem Service Pack 3 und allen Patches, die bis dahin nachgeliefert wurden, fertig installiert und damit sofort einsetzbar. PC-Experte Martin Rennert kann denn auch seine zahlreichen Kunden mit Einzelplatzlizenzen oder kleineren Netzwerken beruhigen, die noch ganz alte Versionen von Windows XP installiert haben. Es wird weiterhin für XP Sicherheitsupdates geben, insofern Sie Service Pack 2 installiert haben. Für Windows XP Service Pack 2 wird es noch geraume Zeit Updates geben, sicherheitsrelevante. Fest steht, dass Windows XP mit Service Pack 1 oder älter aus diesem Support rausrutscht und da tatsächlich keine Updates mehr zur Verfügung gestellt werden. Anwender, die das Service Pack 3 für Windows XP installiert haben, können sich, was die Sicherheitsupdates angeht, ganz entspannt zurücklehnen. Schon heute scheint nämlich festzustehen, dass die Wartungsfristen für Windows XP mit Service Pack 3 nach der Einführung von Windows 7 noch einmal verlängert werden. Und das hat einen ganz anderen Grund, den Ingo Gassmann von HP so beschreibt. Ich habe mir auch sagen lassen, es gibt innerhalb der Windows 7 des Betriebssystems eine Virtual Machine. Wenn das tatsächlich der Fall ist, dann kann ein Kunde auch unter Windows 7 jede XP-Applikation in der Virtual Machine entsprechend laufen lassen. Also insofern denke ich mir, dass es für den Kunden in Zukunft wesentlich angenehmer sein wird. Und er wird dann ein Windows 7 kaufen und wenn er dann XP-Anwendungen hat, wird er die dann auch problemlos entsprechend hier ablaufen lassen können. Windows XP mit Service Pack 3 soll also in Zukunft als sogenannte virtuelle Maschine separat für das Betriebssystem Windows 7 angeboten werden. Damit sollen sich dann auch solche Computerprogramme installieren lassen, die nur unter Windows XP laufen. Damit das funktioniert, muss dieses virtuelle Windows XP weiterhin gewartet werden. Microsoft intern ist sogar die Rede davon, dass die Sicherheitsupdates und Patches für XP mit Service Pack 3 bis Anfang 2014 weiterhin ausgeliefert werden. Windows XP wäre dann nach MS-DOS, dem Disk Operating System von Microsoft, das Microsoft-Betriebssystem mit der bislang längsten Lebensdauer. Peter Welchering über Windows XP und die technische Unterstützung von Microsoft. Die Caritas kümmert sich um arme Menschen, um Obdachlose und straffällig Gewordene. Wir wissen, dass sie für Kleidung, Unterkunft und Verpflegung sorgt. Weniger bekannt dürfte sein, dass die Caritas auf ihrer Website einen Bereich eingerichtet hat, in dem diese Menschen ihre Situation darstellen können. Im Webblog Mitten am Rand schildern Süchtige oder ehemalige Häftlinge ihren Alltag, ungeschönt. Eva Achinger hat Passagen daraus zusammengestellt, von Maria, die vor einem Jahr aus dem Gefängnis entlassen wurde, und von Rainer, einem ehemaligen Drogenabhängigen. Ich bin Rainer S., Teilnehmer an den Webtagebüchern des Caritas und 44 Jahre und habe eine lange Drogenkarriere hinter mir, in der ich alle Drogen, Heroin, Kokain, Cannabis und so weiter konsumiert habe. Januar 2009. Ich pendelte oft zwischen Toilette, Gatorade und meinem Besteck. Auf den Toiletten, von einem sich heftig zusammenkrampfenden Magen geschüttelt, das Rauschen des Pulses in den Ohren und in dieser Situation völlig von Sinnfragen befreit. Zuckender Magen, verzweifelte Gedankenfetzen des Willens treten in die Ferne. Das sind Situationen, dass man eben sich Heroin verabreicht, sofort danach auf der Toilette hängt, kotzen muss, merkt, dass der Körper schon gar nicht mehr mitspielt, also dass man schon kurz davor ist, sich aus dem Leben rauszuballern. Das Schreiben für mich selbst ist auch eine Form von Klärung. Ich denke nicht, da irgendwie Massen zu erreichen, es sind nicht viele, aber mir ist dran gelegen, einen so klischeehaft belegten Bereich wie Drogenkonsum ein bisschen in Gespräch zu bringen. Also mein Name ist Maria Keller. Die Anklage lautete Beihilfe zum Schmuggel von Cannabis. Und zwar mehrere Tonnen. Ich lebe jetzt in Freiheit etwas über ein Jahr und 2 Monate. Ich wurde im letzten Jahr im März entlassen. Ich habe mich entschieden, dieses Webtagebuch zu schreiben, weil ich wollte, dass Menschen weiter auf andere Menschen zugehen und ihnen eine Chance geben. Ich habe versucht, mich zurückzuversetzen in diese Zeit, wo ich entlassen wurde, wo man ohne alles dasteht und sich wirklich sehr verloren fühlt. Januar 2009. Ich fühle mich kahl, wie die Bäume im Winter. Gestern noch hinter Gittern der matschige Eintopf aus der Blechschüssel. Und heute? Was erwarten die nur von mir, die Behörden und die Ämter? Berge von Formularen und Anträgen warten irgendwo darauf, von mir ausgefüllt zu werden. Dutzende Beamte, die mich verachtend ansehen, weil ich aus dem Gefängnis komme. Ich bin seit 2 Jahren nach Ende meiner dritten Therapie clean. Ich kann es nicht ausblenden, meine Vergangenheit. Es wird mich immer verfolgen. Die Gesellschaft macht es einem dabei nicht einfach. Es gibt viele Drogensüchtige, 44 plus, die hochverschuldet sind, die nebenbei noch eine Hepatitis C haben oder HIV. Und da enden auch Therapieangebote. Also das ist fast unmöglich, da nochmal eine normale gesellschaftliche Position einzunehmen. Februar 2009. Ich kann es noch gar nicht glauben. Die Festanstellung steht. Noch ein paar Formalitäten und dann kann es losgehen. Gestern hat mich Vivi angerufen und mir gratuliert. Sie arbeitet auch im Bereich der Drogenhilfe. Solche Erfolge sind selten, sagte sie mir. Ich habe schon einige meiner ehemaligen Therapeuten in den letzten Tagen getroffen. Und viele wussten über diesen Erfolg und beglückwünschten mich. Februar 2009. Irgendwie sind die Menschen so seltsam zu mir. Es ist so ein gefühlter Abstand, ich kann es schwer erklären. Auch die Kinder benehmen sich für mich völlig unerwartet. Den kleinsten meiner vier Söhne, den 5-jährigen Benny, habe ich seit meiner Inhaftierung nicht mehr gesehen. Ich habe echt Hemmung, gar Angst vor der ersten Begegnung. Eine halbe Nacht verbringe ich im Bett mit Hin- und Herwälzen. Dann schlafe ich doch ein und träume von einem ganz normalen Leben. Wobei ich jetzt nach über einem Jahr schon wieder das Gefühl habe, dass ich dazugehöre. Das war am Anfang gar nicht so. Ich denke, wenn das Wort Knast fällt, dann fällt eine Barriere, eine Schranke runter bei anderen Menschen, wo dann einfach mal gar nichts mehr geht. Ob es ist in Behörden oder egal, bei Freunden oder sogar in der Familie, im engsten Kreis, wird diese Stelle ausgespart, weil es ist was, über das man nicht spricht. Februar 2009, Freitag der 13. Das vierte Vorstellungsgespräch in 4 Wochen. Doch was höre ich? Es wird ein Führungszeugnis verlangt. Und zwar ein umfassendes, wie bei allen öffentlichen Stellen. Klasse. Ich habe bestimmt allein 10 Bewerbungen an öffentliche Stellen geschrieben. Und bei keiner habe ich auch nur den Hauch einer Chance, wie ich jetzt weiß. März 2009. Meine Bude ist aufgeräumt. Ab morgen habe ich Arbeit. Meine Zähne sind okay. Ich werde wohl Mitglied in einem Buhlverein. Fehlt noch eine Beziehung und dann nennt man sowas normal. Beim Aufwachen habe ich ganz klar etwas vor Augen, klar und widerstandsfrei. Etwas, was ich in nächster Zeit wichtig nehmen sollte. Normalität. Auszüge aus dem Weblog der Caritas unter dem Titel »Mitten am Rand«, zusammengestellt von Eva Achinger. Das war das Computermagazin für heute. Im Studio war Wolfgang Kasenbacher.